Und die Opferkamele haben wir euch zu Kultzeichen Allahs gemacht. An ihnen habt ihr etwas Gutes. So sprecht den Namen Allahs über sie aus, wenn sie mit gebundenen Beinen dastehen. Wenn sie nun auf die Seite umgefallen sind, dann esst davon und gebt dem Bescheidenen und dem Fordernden Armen zu essen. So haben wir sie euch dienstbar gemacht, auf dass ihr dankbar sein möget.